Der Oberförster Amor hat um mich sein Zeug gestellt. Von Furcht und Hoffnung werde ich, ach, wie ein Fuchs geprellt. Mein Herzchen schweißet von dem Schrot, der Liebe hart verwundet. Knick fänge bald mich selbst der Tod, Knick fänge bald mich selbst der Tod. Aus deiner Hand, ihr Mundet. Doch, holdes Mädchen, ließest du mich an dem Leidseil gehen, ich würde all mein Leben lang nur deine Ferne sehen. Wie würd ich andere Witterung als deine nur annehmen? Und mich zu jedem Seitensprung, und mich zu jedem Seitensprung, wenn du ihn tust, bequemen. Ach, liebes Blondchen, höre doch mein Balzen und mein Schrein. Ich hub und blatte immerdar, komm, Liebchen, und sei mein. Schon manches Jahr reviere ich und suche dich zu stellen. Doch, Blondchen, du verklüftest dich, doch, Blondchen, du verklüftest dich und achtest nicht mein Bellen. Ach, Kind, mein Herz ist weidewund, bald, Blondchen, stürz ich gar. Und heilet mich dein Zuspruch nicht, verend ich noch dies Jahr. Sei du mein Lehrprinz, sprich mich frei, lass mich als Pursch dir dienen. Die ganze edle Jägerei, die ganze edle Jägerei,